21. Kapitel. Jeden Tag seit wenigstens 10 vollen Jahren beschloss mein Vater, es ändern zu lassen. Noch ist nichts geändert. In keiner anderen Haushaltung als der unsrigen hätte man es eine Stunde geduldet, und was ihn noch mehr wundern wird, kein Thema auf der ganzen Welt machte meinen Vater beredsamer als das von den Türangeln. Und nichtsdestoweniger gehörte er sicherlich nach meiner Meinung zu jenen Männern in der Geschichte, die am meisten durch solche Dinge zum Narren gehalten worden sind. Seine Theorie und seine Praxis lagen sich hierüber beständig in den Haaren. Die Stubentüre konnte nicht aufgehen, ohne dass seine Grundsätze eine Ohrfeige bekamen. 3 Tropfen Öl auf einer Feder und ein guter Schlag mit einem Hammer hätten seine Ehre für immer gerettet. Was ist der Mensch für ein widersinniges Ding, kränkelt an Wunden, die es nur bei ihm steht zu heilen. Warum, unglückliches Geschöpf, bist du so? Ist nicht genug an den unvermeidlichen Übeln dieses Lebens? Musst du denn den Haufen deiner Bekümmernisse noch freiwilligerweise vermehren bei allem, was gut und tugendhaft ist, wenn innerhalb 20 Meilen in der Runde um Shandy Hall noch 3 Tropfen Öl und ein Hammer zu finden sind? So soll die Angel an der Türe geändert werden, noch unter dieser Regierung.